This is Pastor Jeff Wissett from Delaware. Pastor Jeff Wissett aus Delaware. And he's a good friend of mine. Ist ein guter Freund von mir. And he just bought a building the size of IKEA. Ein Gebäude gekauft, so groß wie IKEA. I just have to say that one more time. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Thank you very much, Pastor Rob. Danke sehr, Pastor Rob. Boy, the hospitality here is just so wonderful. Vielen Dank für eure wunderbare Gastfreundschaft hier. If anybody asked me, I would say Vienna was one of the warmest places in the world. Wenn jemand mich fragen würde, würde ich sagen, Wien war einer der freundlichsten Orte auf der ganzen Welt. Even though it's been snowing since I got here. So sehr geschneit hat, seit ich hier bin. It literally has snowed since I got here. Wirklich, seit ich hierher gekommen bin, hat es geschneit. But it's never stuck. Aber er ist nicht liegen geblieben. Two portions of scripture tonight. 1 Corinthians chapter 13, is it me? 1. Korinther Kapitel 13. 1 Corinthians chapter 13, and this will be a very simple message, but hopefully it'll touch our hearts. 1. Korinther 13, und das wird eine sehr einfache Botschaft, aber hoffentlich wird sie unsere Herzen berühren. Father, bless these words to our heart. Vater, lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. We ask you to speak to us tonight. Wir bitten dich, dass du heute Abend zu uns sprichst. Reveal the life of your Son from heaven. Offenbare das Leben deines Sohnes vom Himmel. Manifest your presence to us. Beweise deine Gegenwart uns gegenüber. And let your word have free course. Lass deinen Wort freien Lauf. Give us ears to hear and hearts to receive. Gib uns Ohren, die hören und Herzen, die empfangen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. First of all, just in verse 4. Zuerst mal in Vers 4. Charity suffereth long. Die Liebe ist langmütig. And is kind. Und gütig. Charity envieth not. Sie neidet nicht. Charity vaunteth not itself. Die Liebe tut nicht groß. Is not puffed up. Sie bläht sich nicht auf. It doth not behave itself unseemly. Sie benimmt sich nicht unanständig. It doesn't seek her own. Sucht nicht das ihre. It is not easily provoked. Sie lässt sich nicht erbittern. That is God's unconditional love. Das ist Gottes bedingungslose Liebe. Does not brag. Sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. It's not rude. Sie bläht sich nicht auf. And it thinks no evil. Sie rechnet Böses nicht zu. It rejoices not in iniquity. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. But it rejoices in the truth. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. God's unconditional love. Gottes bedingungslose Liebe. Bears all things. Erträgt alles. Believes all things. Sie glaubt alles. Hopes all things. Sie hofft alles. Endures all things. Sie erduldet alles. And God's unconditional love never fails. Die Liebe vergeht niemals, Gottes bedingungslose Liebe. And then back to 1 John chapter 4. Und dann zu 1. Johannes Kapitel 4. That's just before Job. Das ist gleich vor Hiob. They laugh in my church when I Sie lachen in meiner Gemeinde, jokes. Wenn ich sowas sage. They just kind of play along with me. Also you sie know? Spielen damit. 1. John 4, 1. Verse Johannes 7. 4, Vers 7. Beloved, Geliebte, let us love one another. Lasst uns einander lieben. For love is of God. Denn die Liebe ist aus Gott. And everyone that loveth is born of God. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. And knoweth God. Und erkennt Gott. He that loveth not knoweth not God. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. For God is love. Denn Gott ist Liebe. In this was manifested the love of God toward us. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Because that God sent his only begotten Son into the world. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. That we might live through him. Damit wir durch ihn leben möchten. Herein is love. Hierin ist die Liebe. Not that we loved God, but that he loved us and sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Let me try that again. Herein is love. Noch einmal, hierin ist die Liebe. Not that we loved God. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, but that he loved us. sondern dass er uns geliebt and sent his son to be the propitiation for our sins. Und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für uns unsere Sünden. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Down to verse 16. Vers 16. And we have known and believed the love that God hath to us. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. This is worth mentioning. Das muss man erwähnen. This is two perfect tenses. Das sind zwei perfekte Zeiten. It means at a point in time in the past. Das bedeutet zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. And continually since then. Und die Auswirkung geht weiter seitdem. We have first of all perceived the love that God has toward us. Wir haben zunächst einmal die Liebe Gottes uns gegenüber erkannt. This is the first thing that has to happen in our lives. Das ist das erste, was in unserem Leben passieren muss. We have to just become aware of this fact that God loves us. Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass Gott uns liebt. Despite ourselves. Trotz unserer selbst. I've got to come to this perception. Ich muss das einmal erkennen. And then the second thing that must happen. Und das zweite, was passieren muss, is that another perfect tense. Eine weitere I've got to come to a settled conviction. Ich bin zu einem festen Entschluss, zu einer Überzeugung gekommen in, my heart, in meinem Herzen, that I know, that I know, that I know, that I know, that I know, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, that God loves me. Dass Gott mich liebt. No matter what happens, egal was passiert, no matter how I feel, egal wie ich mich fühle, no matter how people treat me, egal wie mich die Menschen no behandeln, matter what circumstances happen in my life, egal welche Umstände in meinem Leben passieren, I've got to perceive the love of God. Ich muss die Liebe Gottes erkennen. And then I must come to a settled conviction in my heart. Und dann muss ich eine Überzeugung in meinem Herzen formen. Apart from any other human being. Getrennt, losgelöst von jedem anderen Menschen. That God loves me. Dass Gott mich liebt. And how do I know this? Und woher weiß ich das? Because God gave his only begotten son to die for me. Weil Gott seinen eingeborenen Sohn gab, dass er für mich starb. This manifested love. Diese bewiesene Liebe. And then it says God is love. Und dann steht Gott ist Liebe. And he that dwelleth in love dwelleth in God. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. And God in him. Und Gott bleibt in ihm. Herein is our love made perfect. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. That we may have boldness in the day of judgment. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Because as he is. Denn wie er ist, so are we in this present world. Sind auch wir in dieser Welt. What he's saying is we are here to manifest love. Er sagt also, wir sind hier, just um die Liebe like zu beweisen. Love, so wie er die Liebe gezeigt hat. We are here to manifest his love. So sind wir hier, um seine Liebe zu zeigen. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Because fear torments us. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. And he that feareth is not made perfect in love. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. We love him because he first loved us. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. The first and greatest commandment. Das erste und größte Gebot. Was to love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind and all your strength. War es Gott den Herrn, deinen Herrn von ganzem Verstand, von ganzer Seele, ganzer Kraft zu lieben. Deuteronomy 6:5. 4. Mose. But Jesus said this. 6:5. Aber Jesus sagte in Matthew 22:37. In Matthäus 22:37. He said that there was a second law. Er sagte, da gab es ein zweites Gebot. And it was equal unto the first. Es war dem ersten gleich. And it was that we would love our brother or our neighbor as ourselves. Und zwar, dass wir unseren Bruder oder Nächsten wie uns selbst lieben. The first law is to love God. Das erste Gebot ist es, Gott zu lieben. The second law is to love my neighbor. Das zweite Gebot ist es, meinen Nächsten zu lieben. The two are equal. Die zwei sind gleich. And all the law and all the prophets hang on these two laws. Und das ganze Gesetz und die ganzen Propheten hängen an diesem Gesetz. Galater 5:14 says all the law is fulfilled in this one word. Da heißt es, das ganze Gesetz ist in diesem einen Wort erfüllt. Agape. Agape. I'm from America. Ich bin aus Amerika. I like shortcuts. Ich mag Abkürzungen. I like the easy way. Ich mag den einfachen Weg. We've got a choice. Wir haben eine Wahl. 613 laws. 613 Gebote. Or one word. Oder ein Wort. I like that. Ich mag das. But this is impossible for me to fulfill naturally. Aber es ist unmöglich für mich, das auf natürliche Weise zu erfüllen. James 2:8 tells me. Jakobus 2:8 sagt mir. That if I fulfill the royal law. Dass wenn ich das königliche Gesetz. That is loving one another. Nämlich das einander zu lieben. I do very well. Erfülle, dann tue ich wohl. It sounds so easy, doesn't it? Das klingt so leicht, oder? 1 John 3:14. 1. Johannes 3:14. We know that we've passed from death unto life if we love the brethren. Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, wenn wir die Brüder lieben. These truths are realities that are so easy to confess. Diese Wahrheiten sind Realitäten, die wir so einfach bekennen dürfen. But impossible naturally. Die sind aber unmöglich auf natürliche Weise. It's like Jesus in Matthew chapter 9. So wie Jesus in Matthäus Kapitel 9. He walked by a paralyzed man. Er kam bei einem Gelähmten vorbei. And he said, "Son, your sins be forgiven you." Und er sagte, Sohn, deine Sünden seien dir vergeben. The Jewish people reacted. Und das jüdische Volk begehrte auf. Who are you to forgive sins? Wer bist du schon, dass du Sünden vergeben kannst? Jesus said, "What is easier?" Jesus sagte, was ist leichter? If I say your sins be forgiven you? Wenn ich sage, deine Sünden sind dir vergeben? Or if I say, take up your bed and walk? Oder wenn ich sage, nimm dein Bett auf und geh. Both were easy to say. Beides war leicht zu sagen. One was impossible to verify. Eins war unmöglich zu bestätigen. But by performing the one that was easy to verify. Aber indem er das ausführte, was leicht zu bestätigen war, he proved that the Son of Man had power on the earth to forgive sins. Hat er bewiesen, dass der Sohn des Menschen auf der Erde Macht hat, die Sünden zu vergeben. So Jesus told the lame man, "Rise up, take up your bed and walk." Darum sagte Jesus dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das war einfach zu sagen. And the man took up his bed and he walked. Und der Mensch nahm sein Bett hoch und ging. The healing verified that he had the power to forgive sin. Die Heilung hat bestätigt, dass Jesus die Macht hatte, zu vergeben, Sünden zu vergeben. It's so easy to say to one another. Es ist so leicht, zueinander zu sagen. I love you. Ich liebe dich. I love you, man. Ich hab dich lieb. I love you. Ich hab dich lieb. But it's harder. Aber es ist schwerer, es zu tun. If I say that I love God, wenn ich sage, dass ich Gott liebe, then I should love my brother. Dann sollte ich meinen Bruder lieben. In fact, I can't say that I love God if I don't love my brother. Ich kann sogar nicht sagen, dass ich Gott liebe, wenn ich meinen Bruder nicht liebe. Because you can't verify that I love God because you can't see him. Weil du nicht bestätigen kannst, dass ich Gott liebe, weil du ihn nicht sehen kannst. But we can verify our love for God. Aber wir können unsere Liebe Gott gegenüber bestätigen, by how we love one another. In dem, wie wir einander lieben. In the same way, agape love is verified when we love one another. Genauso beweist sich Agape-Liebe, wenn wir einander lieben. This is how love becomes mature in us. So wird die Liebe reif in uns. Herein ist Liebe, nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns liebt. Hierin ist Liebe, nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns liebt. When there was nothing lovely in Israel, God bestowed his love upon Israel. Wo noch nichts Liebenswertes in Israel war, hat Gott seine Liebe auf Israel gesetzt. It's pictured in Ezekiel chapter 16. Das wird bildlich dargestellt in Hesekiel. A baby left in its placenta. Ein Baby in der Gebärmutter. It wasn't anything to look at. Es war nicht schön anzuschauen. It must have been a horrible sight. Es muss furchtbar ausgeschaut haben. But it was a time for love. Aber es war die Zeit der Liebe. Ugliness in the baby. Hässliches im Baby. Was a time for God to spread his skirt over the baby and reveal love. War die Zeit für Gott, seine Schürze über das Kind zu breiten und seine Liebe zu erweisen. It would be easy to love a beautiful baby. Es wäre leicht, ein hübsches Baby zu lieben. A clean baby. Ein sauberes Baby. But the picture here is grotesque. Aber das Bild hier ist grotesk. But God's love was not dependent upon the object. Aber Gottes Liebe war nicht vom Objekt abhängig. But love dwelt inside of God. Sondern in Gott wohnte die Liebe. See, love begins with God. Liebe beginnt bei Gott. It's first in God. Zuerst ist sie in Gott. It's initiated to us. Und sie wird uns And gegeben. Our part is to receive that love. Uns zuerst gegeben und that, unser Anteil ist, dass wir diese Liebe empfangen. Personal, intimate love that God has toward us. Diese persönliche, intime Liebe, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. And this is a danger for me. Und das ist gefährlich für mich. I've been a Christian 20 years. Ich bin seit 20 Jahren Christ. I heard about God's love 20 years ago. Ich habe vor 20 Jahren von der Liebe Gottes gehört. But I can get busy in my Christian life. Aber ich kann beschäftigt sein in meinem christlichen Leben. Very busy. Sehr beschäftigt. And I can stop being motivated by God's personal love for me every day. Und es kann passieren, dass ich aufhöre, von Gottes persönlicher Liebe motiviert zu sein jeden And Tag. All of a sudden I find myself functioning outside the sphere of his love. Und plötzlich merke ich, dass ich außerhalb der Sphäre seiner Liebe lebe. You see, I was delivered from the kingdom of darkness and translated into the kingdom of his dear son's love. Ich bin befreit worden von dem Königreich der Dunkelheit und hinübergesetzt worden in das Königreich seiner Liebe. I've been sealed in his love. Ich bin versiegelt worden mit seiner Liebe. I've been baptized in his love. Ich bin in seiner Liebe getauft worden. I've been cleansed by his love. Ich bin gereinigt worden durch seine Liebe. I've been healed by his love. Ich bin durch seine Liebe geheilt worden. But then I run out and get so busy. Aber dann renne ich raus und werde so beschäftigt. And the world in which I live und die Welt, in der ich lebe, does not demonstrate his love. Zeigt mir seine Liebe nicht. And unfortunately, sometimes our concepts Und leider ist es oft so, dass unsere Konzepte are developed by our environment. Durch unsere Umgebung entwickelt werden. And sometimes we perceive that God is like people. Und manchmal denken wir dann, dass Gott so ist wie Menschen. Psalm 50 and 21, I thought you were altogether one such as I. Psalm 50, 21, ich dachte, du bist gänzlich so wie ich. And if people don't treat me kindly, und wenn die Menschen mich nicht nett behandeln, and things don't go my way in this life, und die Dinge nicht so gehen, wie ich das möchte in meinem Leben, and maybe I don't get enough sleep, und ich vielleicht nicht genug Schlaf bekomme, and maybe I don't eat well, oder vielleicht mich nicht gut ernähre, and maybe my emotions are low, und vielleicht meine Gefühle am Boden sind, and maybe I don't sense God's presence, und vielleicht spüre ich die Gegenwart Gottes nicht, and all of a sudden somehow I seem distant from God's love. Und plötzlich scheine ich distanziert von der Liebe Gottes zu sein. But I go back to the promises of God's word. Aber ich wende mich wieder an die Verheißungen des Wortes Gottes. Who shall separate me from the love of God? Wer soll mich scheiden von der Liebe shall Gottes? Shall tribulation? Schwierigkeiten? Or distress? Oder Schwierigkeiten? Or persecution? Oder Verfolgung? Or nakedness? Oder Blöße? Or peril? Or Gefahr, sword? Schwert? Nay. Nein. We are more than conquerors through him that loved us. Bei alledem überwinden wir weit durch den, der uns liebt. Love gives me the divine ability to conquer. Liebe gibt mir die göttliche Fähigkeit zu überwinden. To overcome. Zu erobern. To become like a divine hurdler. Ein gotcha. Hürdenläufer, ein göttlicher Hürdenläufer zu werden. Yeah, like just any obstacle that comes at me. Hürdenläufer. Jedes Hindernis, was mir in den Weg kommt. I hurtle over it. Über das springe ich drüber. I just grab on to God's love. Ich halte mich an der Liebe Gottes fest. I gaze into his face. Und starre in sein Angesicht. I keep myself in the love of God. Ich halte mich in der Liebe Gottes. I meditate on the fact that God loves me. Ich denke über die Tatsache nach, dass Gott mich liebt. I don't look at my unworthiness. Ich schaue nicht auf meine Unwürdigkeit. I'm not occupied with my faults. Dreh mich nicht um meine Fehler. Not even my sins. Nicht einmal um meine Sünden. I confess them to God. Ich bekenne sie vor Gott. I trust what the blood has done for me. Und vertraue dem, was das Blut für mich getan hat. I trust what the blood says about me. Ich vertraue dem, was das Blut über mich sagt. I forget about myself. Ich vergesse mich selbst. I think about him. Ich denke über ihn nach. I think about who he is. Ich denke darüber nach, I think about his thoughts toward me. Ich denke über seine Gedanken mir gegenüber. I think about his promises for me. Ich denke an seine Verheißungen mir. I just let him bathe me in love. Ich lasse ihn mich in Liebe baden. I'm renewed. Und bin erneuert. I'm invigorated. Bin lebendig. I'm motivated. Bin motiviert. Because nothing can separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Weil nichts mich von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist. There's an important word in this phrase. In diesem Satz gibt es ein wichtiges Wort. The word is can. Das Wort ist kann. Nothing can separate me from the love of God. Nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. But many things may separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Viele Dinge mögen mich trennen von der Liebe, die in Jesus ist. Do you understand the difference? Versteht ihr den Unterschied? Some of you work in a school. Manche von euch arbeiten in einer Schule. Sometimes the children come to the teacher. Manchmal kommen die Kinder zum Lehrer. And they say, "Can I go to the bathroom?" Sie sagen, kann ich aufs auf Toilette gehen? And the teacher to be grammatically accurate. Und der Lehrer, um grammatikalisch says, I don't know, sein, can you? Korrekt zu sein, sagt, weiß ich nicht, kannst du? And then you kind of giggle. Und dann sagt er, may I go to the bathroom? Darf ich auf Toilette gehen? Listen, nothing can separate us from the love of God. Hör zu, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. But that list of 17 things, aber diese Liste der 17 Dinge, very well may separate us from the love of God. Mag uns sehr wohl von der Liebe Gottes scheiden. Hear me. Aber hört mir zu. Every major problem in our life, jedes größere Problem in unserem Leben, can be traced back, kann zurückgeführt werden, to some place where I was separated from the love of God. Auf einen Punkt, an dem ich von der Liebe Gottes getrennt war. Anything that causes me emotional distress. Alles, was mich in emotionelle Schwierigkeiten bringt. Anything that rocks my boat. Alles, was die Wellen hochschlagen lässt. Anything that capsizes my faith. Alles, was meinen Glauben zum Kentern bringt. Somehow it can be traced back. Kann zurückgeführt werden. And the origin is some place I was separated from the love of God. Und hat seinen Ursprung an einem Punkt, an dem ich von der Liebe Gottes getrennt war. That's why I can never outgrow the fact that God loves me. Darum kann mir das nie egal sein, dass Gott mich liebt. I have loved you with an everlasting love, and with loving kindness I will draw you. Ich habe dich mit einer ewigen Liebe geliebt und mit ewiger Gnade werde ich dich ziehen. Jeremia 31:3. This is an objective truth from God's word. Das ist objektive Wahrheit vom Wort Gottes. Somebody once said, God said it. Jemand hat mal gesagt, Gott hat es gesagt. I believe it. Ich glaube es. And that does it. Und das ist genug. I disagree. Mit dem stimme ich nicht überein. God said it. Gott sagte es. That settles it. Das I don't have to believe it. Ich brauche es noch nicht mal glauben. But it's an absolute truth. Sondern es ist eine it's absolutely absolute Wahrheit. True. Es ist absolut wahr. Whether I feel it, ob ich das fühle, whether I experience it, ob ich es erlebe, whether I have goosebumps, ob mir die ganze liquid waves of love, oder die Wellen der Liebe spüre. The objective truth is God loves me. Die objektive Wahrheit ist, dass Gott mich liebt. The Bible says it. Die Bibel sagt es. He sent his son and he died upon a cross to demonstrate it. Er hat seinen Sohn gesandt und der ist auf einem Kreuz gestorben, um ihn zu zeigen. And he's displayed it in ten thousands of ways. Und er hat es auf zehntausenderlei Weisen gezeigt. And my part is to daily receive it. Und mein, es liegt an mir, es täglich zu empfangen. Not to let anything to separate me. Dass ich nicht zulasse, dass irgendetwas mich trennt. The Church of Ephesus in Revelation chapter 2. Die Gemeinde von Ephesus in Offenbarung 3 did many wonderful things for God. Hat viele wunderbare Dinge für Gott getan. But at some point, aber an einem Punkt, they left their first love. Haben sie ihre erste they Liebe verlassen. They stopped being motivated by God's love for them on a daily basis. Sie waren nicht mehr motiviert durch die Liebe Gottes täglich. On a moment by moment basis. Oder von Moment zu Moment. Listen, I'm going to close in just a minute, but think about this. Hör zu, ich werde in einer Minute abschließen, aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Gott zu kennen is to trust him. Bedeutet, ihm zu vertrauen. To trust God Gott zu vertrauen is to love him. Bedeutet, ihn zu lieben. Right? To love him is to love his people. Ihn zu lieben bedeutet sein Volk zu lieben. None of this can happen. Aber all das kann nicht passieren. Until I receive his love for me. Bis ich seine Liebe für mich empfange. I must be baptized into his love first. Ich muss in seine Liebe hineingetauft sein zuerst. Otherwise I can't love him. Sonst kann ich ihn nicht lieben. The love that I have for him. Die Liebe, die ich für ihn habe, comes from him. Kommt von ihm. And I must receive his love. Und ich muss seine Liebe empfangen. This is so simple. Das ist so einfach. Incredibly simple. Unglaublich I'm einfach. I'm almost embarrassed to speak about it. Es ist fast peinlich, darüber zu sprechen. But you know why the Church of Jesus Christ is not motivated to do God's work? Aber wisst ihr, warum die Gemeinde Christi nicht motiviert ist, das Werk Gottes zu tun? Because someplace they're not completely baptized with his love for them. Weil an einer Stelle sie nicht komplett getauft sind mit seiner Liebe. Because when I'm filled with God's love, weil wenn ich mit Gottes Liebe erfüllt bin, love is, it's, as Pastor Rob was talking about in Discovery last night. Darüber hat Pastor Rob gestern Abend in Discovery gesprochen. It loves every person. Liebe liebt jede Person. It doesn't discriminate. Sie macht keine Unterschiede. It can't withhold itself from some. Sie kann sich nicht von manchen zurückhalten. So if I really have received God's love, wenn ich also wirklich Gottes Liebe then empfangen I'll long habe, to know him. Dann I'll trust him. Dann sehe ich mich fall danach, in love ihn, with zu, him. Ihn zu kennen. Ich verliebe mich in ihn. And then, you know what? Und Psalm dann, 16, 2 and 3. Psalm 16, 2 und 3. If you love God, wenn du Gott liebst, don't let your goodness extend back to him, lass dein Gutsein nicht zurückkommen zu but ihm, to the saints who are on the earth, sondern gib es den Heiligen auf der Erde. Those that are excellent, that those are excellent. Denen, die gut exzellent sind. And when I realize he's given me his very best, und wenn ich erkenne, dass er mir sein Bestes gegeben hat, how can I give him any less? Wie könnte ich ihm weniger geben? In Matthew 6:24, in Matthäus 6:24, it says, no man can serve two masters. Steht, niemand kann zwei Meistern dienen. Either he will love the one, er wird den einen entweder lieben, and he will hate the other, und den anderen hassen, or he will hold to the one, oder er wird and despise the other. Den anderen lieben und den einen hassen. And this speaks of the temporal value system. Und das spricht vom zeitlichen, vergänglichen Wertesystem. But the same is true for God. The same principle can be applied to our relationship with God. Das gleiche Prinzip gilt aber auch für unsere Beziehung mit Gott. I'm going to come back to that. Darauf werde ich zurückkommen. In John 21, in Johannes 21, Jesus challenged Peter. Hat Jesus Petrus herausgefordert. Peter was in the presence of perfect love for 3.5 years. Petrus befand sich in der Gegenwart vollkommener Liebe 3 Jahre lang. And then came the test. Und dann kam der Test. Jesus Christ was crucified. Jesus Christus wurde gekreuzigt. And Peter was somehow separated from the love of God. Und Petrus war auf eine Weise von der Liebe Gottes getrennt. You know the story. He went back fishing. Ihr kennt die Geschichte. He brought the other disciples with him. Und nahm die anderen Jünger mit sich. And Jesus appeared to him. Und Jesus erschien ihm. And when he came back to the shore, und wie er zurück zur Küste kam, they had a little talk. Haben sie sich unterhalten. And Jesus asked him a very important question. Und Jesus stellte ihm eine sehr wichtige Frage. He said, Peter, do you love me more? Er sagte, Petrus, liebst du mich mehr? Do you love me more? Liebst du mich mehr? And this is a good question for all of us. Eine gute Frage für beginning uns with me. Das beginnt bei mir. Do I love Jesus more? Liebe ich Jesus mehr? More than the things that would separate me from his love? Mehr als die Dinge, die mich von seiner Liebe trennen more würden. Than loneliness? Mehr als die Einsamkeit? More than bitterness? Mehr als Bitterkeit? More than pain? Mehr als den Schmerz? More than anxiety? Mehr als Angst? Do I love Jesus more than impatience? Liebe ich Jesus mehr als Ungeduld? Do I love Jesus more than rejection? Liebe ich Jesus mehr als Ablehnung? You see, I can either hold on to these other things. Schaut, ich kann entweder mich an die anderen Dinge klammern. Or I can love God with all my heart. Oder ich kann Gott von ganzem Herzen lieben. I can't love God with all my heart if I'm holding on to other things. Ich kann Gott nicht von ganzem Herzen dienen, wenn I've ich an anderen Dingen klammer. Die muss ich loslassen. And let God love me. Und zulassen, dass Gott mich and liebt. Let God love me. Zulassen, dass Gott mich and it's liebt. So simple. Und das ist so einfach. But yet somehow life becomes so complicated. Und trotzdem wird das Leben so kompliziert. I know. Ich weiß. We've been through a lot in the last year and a half. In den letzten anderthalb Jahren haben wir viel durchgemacht. I could very easily hold on to. Ich könnte mich sehr leicht many things. An viele Dinge klammern. I choose not to. Aber ich wähle es, because nicht God zu tun, loves me. Weil Gott mich liebt. And when time is no more, und wenn die Zeit aufhört, all that really counts is that I let God love me. Dann ist alles, was wichtig gewesen and that with ist, all dass my ich heart, I let go of everything else. Und von ganzem Herzen lasse ich alles andere los. And I love the Lord my God with all my heart and all my soul and all my mind. Und ich liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. That I realize that nothing could separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Damit ich erkenne, dass nichts mich trennen kann von der Liebe though Gottes. All hell tries, obwohl die Hölle losgelassen wird auf mich. I purpose to love Jesus Christ more. Ich beabsichtige es, mich von Jesus Christus mehr lieben zu lassen. I don't know about you, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. But that hit me so hard one day. Aber das hat mich eines Tages as so I was struggling getroffen, with some difficulties, wo ich durch Schwierigkeiten ging. And Jesus just spoke to me in a still small voice. Und Jesus sprach zu mir in einer sanften, stillen Stimme. And he said, do you love me more than these? Er sagte, liebst du mich mehr als diese? And I just put my head down. Und ich neigte den Kopf. And I began to weep. Und habe geweint. And I said, Jesus, I love you more. Und ich sagte, Jesus, ich liebe dich mehr. These things are going to go. Diese Dinge they're going to pass away. Die werden heaven vergehen. And earth will pass away. Himmel und Erde werden vergehen. But his love for me is eternal. Aber seine Liebe his für mercy mich ist endures ewig. Forever. Seine Barmherzigkeit währt ewig. I have a man in my church. Ich habe einen Mann in meiner Gemeinde. He formerly went to another church. Er ging vorher in eine andere Gemeinde. And he was best friends with the pastor. Und er war der beste Freund he's, des Pastors. He's a big guy. Er ist sehr groß. I'm glad he's in my church. Ich bin froh, dass er in meiner Gemeinde ist. And he at one time. Eines Tages. This is crazy. Das ist eine verrückte Geschichte. But these kind of things actually happen sometimes. Aber diese Dinge passieren wirklich manchmal. But they had a church meeting. Es gab ein Gemeindetreffen. And the pastor dismissed 180 people from the church membership. Und der Pastor hat 180 Mitglieder entlassen aus der Mitgliedschaft. It got very uncomfortable in the room. Das war eine ernste Geschichte und es war sehr ungemütlich im Raum. There was some yelling. Es gab there was some Geschrei shouting. Und man hat sich angeschrien. All of a sudden people were jumping over pews. Plötzlich sind die Menschen über die Reihen gesprungen. And this big guy stood right in the way. Und so ein großer Mann stand dann and, im Weg. And he was there for his pastor. Um seinen Pastor zu beschützen. And he told me, he said, I love him with all my heart. Und er sagte, ich liebe ihn aus ganzem Herzen. But then they had a division. Aber sie hatten einen Streit. And he said these words that just pierced me. Und er sagte, seine Worte haben mich durch durchdrungen. He said, he won't speak to me now. Er wird jetzt nicht mehr mit mir sprechen. And then he said this. Dann sagte er Folgendes. He said, but I know. Aber ich weiß. One day we'll be in heaven together. Dass wir eines Tages im Himmel gemeinsam sein werden. And we'll have perfect fellowship. Und vollkommene Gemeinschaft haben werden. And I couldn't say it at the time. Und ich konnte das zu der Zeit nicht sagen. But I thought in my heart. Aber in meinem Herzen dachte ich. God wants us to have perfect fellowship today. Gott möchte, dass wir auch heute vollkommene Gemeinschaft haben. And you know, this is the message. Und das ist die Botschaft. That we love one another. Dass wir einander lieben. That we love one another. Dass wir einander lieben. It's easy to say. Das ist einfach It's zu sagen. Easy to talk about. Das sagt sich leicht. Seems like in this world it gets so complicated. Es scheint so kompliziert zu werden auf But dieser Welt. All the law is fulfilled in this one word. Aber das ganze Gebot ist in diesem einen Wort erfüllt. That we love one another. Dass wir einander lieben. And by God's grace, und durch die Gnade Gottes, I want to make this decision every day, möchte ich jeden Tag diese Entscheidung treffen, not to let anything, dass ich nicht zulasse, separate me, dass irgendetwas, from the love of God that is in Christ Jesus, von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist. We have a conquering love, wir haben eine überwindende Liebe, that wins every time, die jedes Mal gewinnt. It never fails. Und nie versagt. Amen. Amen. Okay, Father. Okay, Vater. Holy Spirit, we know that this truth cannot be perceived naturally. Heiliger Geist, wir wissen, dass man diese Wahrheit nicht auf natürliche Weise empfangen kann. But it is only the Holy Spirit. Es geht nur that can shed it abroad in our heart. Wenn der Heilige Geist es in unserem Herzen ausgießt. Let it gush out upon us. Lass es hinausströmen auf uns. Baptize us with your love. Taufe uns mit deiner Liebe. Let your love wash us. Lass deine Liebe uns and waschen. Clean us. Uns reinigen. And heal us. Uns heilen. And restore us. Und wiederherstellen. And just cause us to love you with all of our hearts. Und uns dazu bringen, dass wir dich aus ganzem Herzen Lord, lieben. I truly thank you for this church. Herr, ich danke dir wirklich für diese Gemeinde. It's such a great church. So eine großartige Gemeinde. The love of God is so powerful in this church. Die Liebe Gottes ist so kräftig in dieser Liebe in dieser love Gemeinde. That my daughter and I have received has been so wonderful. Die Liebe, die meine Tochter und ich empfangen haben, ist so wunderbar. I'm so thankful. Ich bin so dankbar. So thankful for Pastor Rob and Mary. So dankbar für Pastor Rob und Mary. And all the staff and the people. Und die Leiterschaft und alle it's Menschen. It's so obvious they love you. Es ist so offensichtlich, dass sie dich lieben. And I just pray, God, your blessing. Und ich bete einfach Gott, dass du continue to give each one the desires of their heart. Weiterhin alle segnest und jedem den Herzenswunsch gibst. Maybe there's someone here tonight, vielleicht ist jemand hier heute Abend, that's never received Jesus as their Savior. Der Jesus noch nie als seinen Retter angenommen hat. It's just as simple as receiving his love. Es ist so einfach, du musst nur seine Liebe empfangen. Just tell him personally, sagen Sie ihm einfach persönlich, Jesus, I receive your love for me. Jesus, ich empfange deine Liebe für mich. I know I'm not worthy. Ich weiß, ich bin nicht würdig. But I can receive your love for me. Aber ich kann deine Liebe für mich empfangen. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. If you said that prayer, wenn Sie dieses Gebet gesprochen every haben, head bowed, bei allen, alle haben die Köpfe gebeugt, just put your hand up and say, in your heart, Hand. Jesus, come in my life. Und sagen Sie, Jesus, komm in mein Leben. Put it right up. Is there anyone here tonight? Heben Sie die Hand. Gibt es jemanden heute Abend hier? Father, just bless these dear people. Vater, segne einfach diese lieben Menschen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. could travel over oceans, cross the desert, climb the mountains just to share your story, bring you glory and win souls for you. And I could sing like an angel, and so thankful, full of drama and emotion, so the world would know you too. I could give away my money and my clothes and my food to restore those people who are poor and lost and down and out. Oh, I could succeed in all these things, find fit with peasants and kings, but if I do not love, I am nothing. And I could live a flawless life, never cheat or steal or lie, and always speak so kindly, smile so warmly, go about doing good. I could dedicate myself to do what everyone else wants me to, and listen to them, compliment them, say the things I should. I could show up every Sunday, lead the choir and Bible study, and they all might come to know me as a leader and a friend. Could achieve success on earth, but success cannot define my worth, and all these actions, all these words will not matter in the end. Cause songs will fade to silence, and stories they will cease. The dust will settle, covering all my self-esteem. So as I strive to serve you, won't you make it clear to me that if I do not love, I am nothing. And if I cannot live my life loving my brother, then how can I love the one who lived his life for me? Oh, sent to earth from heaven, humble servant, holy king, come to share a story, get no glory, save my searching soul. You knew that I deny you, crucify you, nothing could stop you from living for me, dying for me, so that I would know that songs will fade to silence, and stories they will cease. The dust will settle, covering all my self-esteem. But your life here made it clear enough for me to see that if I do not love, I am nothing. Oh, I am nothing. Wow, huh? They are quite a team. This is wirklich ein effektives Team. Jackie's been singing since he's been 7 years old in the church. Jackie singt schon seit sie 7 Jahre alt ist in der Gemeinde. Thank you. Danke vielmals. Wasn't that a hallmark message? War das nicht eine wunderschöne Botschaft? Should we just make like 500 copies of that and just Man fühlt sich nach 500 Kopien zu machen, um sie hinauszuschicken. So let's have a prayer time. Haben wir eine Gebetszeit? And offering. The offering? Okay, let's have the offering. Is that a good church? No, the offering. That's great. Thank you. Wow, I'm so happy. No, the offering. Yeah, jetzt die Spende. What are you doing? Yeah. Okay. Okay, I'm sorry. Let's have the offering. Also, Spende. You're going to do it? Okay. So, Han, you want to translate? Offering? Okay. You already know what I will be talking about. Ihr wisst schon alle, worüber ich jetzt sprechen werde. But on a serious note. Aber um ernsthaft zu bleiben. Thank you for this message. Danke herzlich für diese großartige Botschaft. And how to tie the love of God into our offering. Und um eben die Liebe Gottes in die Spende hineinzuflechten. It is God's love that is leading us here into this building. Liebe, die uns hier in dieses Gebäude führt. It is God's love that is transforming us here. Es ist Gottes Liebe, die uns hier umgestaltet. That is guiding us. Die uns führt. And it is God's love revealed if we put something in the offering. Und es ist Gottes Liebe offenbar, wenn wir etwas in den Spenden geben. Please, if you don't consider this to be your church, just pass the bucket by. Wenn du nicht glaubst, dass das deine Gemeinde ist, dann bitte hab keine, reiche den Korb einfach weiter. But it is, we've heard before from Pastor Jeff. Aber so wie wir vorher gehört haben von Pastor Jeff. My goodness doesn't extend to God. Unsere Güte geht nicht zu Gott zurück, but it extends to others. Aber sie streckt sich aus nach den anderen. The pure love of God. Und die reine Liebe Gottes, in order that it can go forward, dass sie sich fortbewegen kann, in order to reach others, und andere zu erreichen, and meet the needs, und auch die Nöte der anderen zu erreichen, for this building to function, um dieses Gebäude funktioniert, with all possible avenues, mit allen möglichen Armen der Liebe. And God is faithful. Und Gott ist treu. Everybody here in this room can give a testimony. Jeder Einzelne in diesem Raum kann darüber ein Zeugnis geben. That God is faithful also in the finances, isn't it? Dass Gott auch treu ist in den Finanzen. Let's take this opportunity. Also lass uns diese Gelegenheit am Schopf greifen. And joyfully. Und mit Freude. And joyfully give to the Lord. Und mit Freude Gott geben. Father, thank you for this evening. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Abend. Bless his offering. Right, segne now. Diese Spenden jetzt. Jesus name. In Jesu Namen beten wir. Amen.